Die Botschaftersitzung des Koordinationskomitees der Bewegung der Nichtpaktgebundenen fand am 28. Februar im Hauptsitz der UNO statt. Daran nahmen teil die Vertreter der mehr als 60 Mitgliedstaaten der Bewegung der Nichtpaktgebundenen, einschließlich des Vertreters der DFRK. Der Vertreter der DFRK machte in seiner Rede darauf aufmerksam, dass auf der Koreanhalbinsel wegen der gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas im Gegensatz zum erhabenen Ideal der Bewegung der Nichtpaktgebundenen eine ernsthafte Lage entsteht. Er betonte dann den aggressiven Charakter der gemeinsamen Militärübungen und die Richtigkeit der Maßnahme der DFRK zur Verstärkung der Atomstreitkräfte. Er äußerte seine Erwartung, dass die Bewegung der Nichtpaktgebundenen, deren Hauptmission die Verhütung des Krieges und der Schutz des Friedens ist, die gebührende Aufmerksamkeit auf die ernsthafte Lage auf der Koreanischen Halbinsel richten und die aufrichtigen Bemühungen der DFRK um die Beseitigung der Atomkriegsgefahr und die Erhaltung des Friedens und der Sicherheit auf der Koreanischen Halbinsel und in der Welt aktiv unterstützen wird. Dabei hob er hervor, solche Solidaritätsmaßnahme stimme auch mit dem endgültigen Dokument der 17. Gipfelkonferenz der nichtpaktgebundenen Staaten darüber, die aggressiven gemeinsamen Militärübungen, die Gewaltanwendung und Drohung gegen die Mitgliedstaaten der Bewegung als grobe Verletzung der Prinzipien der UNO-Charta und als Aggressionshandlung entschieden zu verurteilen und die Einheit und Solidarität der Mitgliedstaaten der Bewegung weiter aufrecht zu erhalten und zu festigen und der Mission der Bewegung als wahrer Antikriegs- und friedliebende Kraft überein. Zur Unterstützung der Rede vom Vertreter der DFRK hielten Vertreter der Mitgliedstaaten der Bewegung wie Kuba, Iran und Venezuela die Reden.